fear, pain, deep off in my heart. Ask myself, why did I start this thing that kills me daily, changing and driving me crazy? Sometimes I want to step back, but it's so damn hard to do that. No matter what you do, all I want is you. sorry I've left my card at home. Well, you're late as well. That's 3 times on the run. If you're late again, the supervisor said we're going to put you on daily sign. Don't do it when you want to suck it, do it. Relax, don't do it when you want to come. Relax, don't do it when you want to go to it. Relax, don't do it when you want to come. Relax, don't do it when you want to suck it, do it. Relax, don't do it when you wanna come. When you wanna come. Es ist 21.30 Uhr, H3 Radioservice A661 Egelsbach Richtung Frankfurt, zwischen Hanauer Landstraße und Autobahn Ende Riederwald, 1 Kilometer Stau. Empfehlung für Verkehrsteilnehmer mit Ziel Dippemess, bitte bereits Hanauer Landstraße abfahren, der Parkplatz am Metrogelände ist belegt. say you got to get some. Caught up in the charm that I laid on thinking. Now there's nowhere to run, just another fish to bit the worm. I hook on my line, yeah, I keep many females longing for a chance to win my heart with S-E-X and plenty. Thank you. 20 Uhr, H3 Radioservice A661 Egelsbach Richtung Frankfurt zwischen Hanauer Landstraße und Autobahn Ende Riederwald, 1 Kilometer Stau. Rachel is an experiment. Rachel is an experiment. Nicht aus dem Lopo in Darmstadt. Ja, das ist mein neuestes Projekt. Dark 88 mit Sucker. Am 24. April kommt die Club Night live aus dem Funky Village in Frankfurt mit Lady D. 10 Jahre Funkydelic. We'll be right back. concentration. Ja, das ist Warp 69 mit Power of Yoga. We'll be right back. y lo que te gusta a ti. Ein HR3 Radioservice, keine Meldungen über Verkehrsstörungen. Mit Uwe Wagenknecht aus dem Lopo in Darmstadt. Thank you.

in Frankfurt. Da ist heute Easter Rave Party. Da lege ich nachher auch noch ein bisschen auf. Ein H3-Radioservice, keine Meldungen über Verkehrsstörungen. Thank you. is a universal language spoken, understood by all. Mikrofone und dritte Stunde mit Uwe Wagenknecht aus dem Lobo in Darmstadt. Nochmal kurz zur Information, am 24. April Club Night Live aus dem Funkadelic in Frankfurt. Funkadelic. 10 Jahre Funkadelic. We'll be right back.